Der Panther war tot. Ill fand ihn, wie er langsam durch die leeren Gassen zurückkehrte, vor seinem Laden. Erschossen. Ein schwarzes Tier in einer Blutlache. Ill ging ins Haus, aß mit seiner Familie, war ruhig. Er hatte einen Entschluss gefasst. Er versuchte zu tun, was er schon längst hätte tun müssen. Er packte die Koffer und ging am nächsten Morgen zum Bahnhof. Doch als er zum Bahnhof kam, blieb er stehen, erschrocken und unschlüssig. Die Güllener hatten sich vor dem Bahnhof versammelt. Wir alle. Sie verreisen, Ill? Ich verreise. Wohin denn? Ich weiß nicht. Nach Kalverstadt. Und dann weiter. Hier sind Sie doch am sichersten. Am sichersten? Am sichersten. Niemand will Sie töten. Niemand. Niemand. Immer reicher werdet ihr. Immer wohlhabender. Na und? Na und? Das ganze Städtchen begleitet Sie. Das ganze Städtchen. Das ganze Städtchen. Ich habe euch nicht hergebeten. Wir werden doch von dir Abschied nehmen dürfen. Als alte Freunde? Als alte Freunde. Als alte Freunde. Da ist Ihr Zug. Ihr Zug, Ihr Zug. Nun, Ill, ich wünsche eine gute Reise. Eine gute Reise, eine gute Reise. Ein schönes weiteres Leben. Ein schönes weiteres Leben. Warum? Warum seid ihr alle hier? Einsteigen! Es ist soweit. Einsteigen. Es ist soweit. Einsteigen. Was scharrt ihr euch um mich? Wir scharen uns doch gar nicht um Sie. Wir scharen uns doch gar nicht um Sie. Macht Platz! Wir haben doch Platz gemacht. Platz gemacht. Platz gemacht. Warum seid ihr so nah bei mir? Geht weg! Der Mann ist verrückt geworden! Ihr wollt mich zurückhalten? Steigen Sie doch ein! Steigen Sie doch ein! Steigen Sie doch ein! Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige. Niemand. Niemand. Ich weiß es. Sehen Sie, da ist er Ihnen davongerumpelt. Ich bin verloren.